trotz deiner aufgepumpten Muskeln bist du kein Mann. Bei mir sind Augenringe größer als der Bizepsumfang. Ich mach gratis Mixtapes, kein verkacktes Album und tritt die Texte in deine seltene Plattensammlung. Du kannst nur besser als ich rappen, wenn ich meinen Mund geschlossen lass. Jeder mag mich, weil ich deine Furzen-Crew erschossen hab. Du voll dummer Spaß, steckst deine Zeit im Fitness. Was davon ablenken soll, wie hässlich dein Gesicht ist. Du bist real und schreibst deine Texte im Zug, während du Doppelreime suchst, sag ich dir, du bist schwul. Was Battle, du hast Angst, das kann man an deiner Haltung sehen. Du kommst das in den Stimmbruch, wenn ich dir den Hals umdreh. Keine Zeit für Wack MCs, ich muss die Pumpgun laden. Ich bin cool und fange Blicke mit nem Angelhaken. Schwarzer Humor ist ein Ding, du erforschst die Grenze. Deine Crew gibt sich die Hände, hier an ihre Schwänze. Rapper tragen kugelsichere Westen, doch seid ihr bereit, meine Kugeln zu fressen? Hör, ihr seid schwul, deine Crew will tanzen und sicher keine Tapes, sondern AIDS an den Mann bringen. Rapper tragen kugelsichere Westen, doch seid ihr bereit, meine Kugeln zu fressen? Hör, ihr seid schwul, deine Crew will tanzen und sicher keine Tapes, sondern AIDS an den Mann. Du hältst der Gesellschaft den Spiegel vor, doch bei dir machst du's nicht, weil du sonst bemerken würdest, wie hässlich du doch bist. Mach nicht auf Straße, du Trottel, denn in Wahrheit bist du feige. Statt Freunde zu suchen, töte ich einfach alle Feinde. Die Community von dir nutzt als Symbol die schwulen Fahne. Du hast Angst vorm Gewitter und ich chille im Kugelhagel. Dein Rap wird ignoriert, denn ich scheiß auf dumme Fotzen. Hier wird nicht gebreakt, denn Sam, wir brechen deine Knochen. Ihr seid Opfer, ich box euch Kinder weg, denn hier rappt man fürs Viertel außerhalb vom Internetturnier. Ich schlag schwule Rapper, bis das Blut läuft, du Toy, und schieß mit der Bazooka auf dein Flugzeug. Ihr seid alle schwul, weil ihr wie scheiß Fotzen kichert. Verkauf wie viel du willst, doch für mich bleibst du ein Stricher. Yo, Nuttensohn, hör mal, du bist nicht unzerstörbar. Als Beweis ramm ich mein Messer in dein scheiß Körper. Rapper tragen kugelsichere Westen, doch seid ihr bereit, meine Kugeln zu fressen? Hör, ihr seid schwul, deine Crew will tanzen und sicher keine Tapes, sondern AIDS an